Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il besuchten die ausländischen Persönlichkeiten die DFRK-Botschaften in ihren Ländern. Der stellvertretende Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten in der Vereinigten Islamischen Partei Irans und seine Begleitung, der stellvertretende Oberbefehlshaber und Geheimdienstleiter und der Abteilungsleiter für Protokoll und Auswärtige Beziehungen der iranischen Armee, der Direktor des Landwirtschafts- und Viehzuchtbetriebes Magusal für iranisch-koreanische Freundschaft, der Abgeordnete des Unterhauses des Parlaments und Vorsitzende der Parlamentariergruppe der Provinz Khyber Pakhtunkhwa von Pakistan, der Vorsitzende der pakistanischen Zuzestudiengesellschaft, die Generalsekretärin der pakistanischen Zweigstelle der Koordinationsgesellschaft für Frauenrechte der Weltfrauenbewegung, der Vorsitzende der ägyptischen Volksfront-Partei und die Mitglieder des Führungsgremiums der Partei, der Verteidigungsattache der syrischen Botschaft in Iran, der Militärattache für See- und Luftstreitkräfte der pakistanischen Botschaft in Iran, der Verteidigungsattache der algerischen Botschaft in Iran und der stellvertretende Militärattache der aserbaidschanischen Botschaft in Iran legten am Bild, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkörbe und Sträuße und Kränze nieder und verbeugten sich davor.